Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Karin Fossum, geboren 1954 in Sandefjord in Norwegen, lebt in Silling bei Oslo. Ihre Romane wurden in 12 Sprachen übersetzt und erhielten zahlreiche internationale Preise. Regisseur Götzner Lipper produzierte 2001 und 2003 Krimis nach Karin Fossums literarischen Vorlagen Fremde Blicke und Wer den Wolf fürchtet. Ein Jahr später inszenierte er nach ihrem Roman Dunkler Schlaf ein Hörspiel, das wir Ihnen heute in einer bisher nicht gesendeten längeren Fassung vorstellen möchten. Vom Gefühl her dachte ich, irgendwann stirbst du in deinem roten Fernsehsessel, Irma. Von niemandem bemerkt, von niemandem vermisst. Vielleicht mumifizierst du. Vielleicht kriecht den Nachbarn ein Geruch in die Nase. Vielleicht rutscht das ganze alte Haus auch mit dem nächsten Regenguss runter vom Hang. Und die Müllmänner tun ihre Arbeit. Aber du hast es dir zu leicht gedacht, Irma. Das jetzt wird viel härter. Kein stilles Einschlafen. Und gnade dir Gott, dass das Geschreibsel hier einer liest und vielleicht zur Zeitung bringt. Dunkler Schlaf. Hörspiel nach dem Roman von Karin Fossum. Hörspielbearbeitung Andrea Czesinski. Aus dem Norwegischen von Gabriele Häfs. Wir verfügen über die schwindelerregende Summe von 60 Kronen. Reicht nicht mal für 2 Bier. Dafür habe ich Rasierwasser von Hugo Boss mitgehen lassen. Na, dann mal Prost. Stinkst wie eine Nutte. Dafür riechst du nie nach was. Frag mich manchmal, ob du so eine innere Reinigungsdüse besitzt. Ein neues genetisches Patent. Ist mein Sipp heute aggressiv geladen? Scheiße, ja. Mir geht Anita nicht aus dem Kopf. All die Bilder. Nasenbein weg. Auge raus. Mann, sie war doch eine tolle Frau. Sie ist tot. That's life, Zip. All will be lost like tears in rain. Wie viele Kugeln hat wohl so eine Schrotladung? Wenn du nah genug dran bist, kommt die Ladung wie eine Riesenkugel. Sie hatte so ein grünes Steinchen in der Nase. Und jetzt ist alles in Fetzen. Willst du es noch weiter ausmalen? Immerhin habe ich mit Anita mal ziemlich gut geschmust. Gibt es irgendeinen Soßentopf, in den du deinen Rüssel noch nicht gesteckt hast? Da muss doch der Wahnsinn in Robert gefahren sein. Er war besoffen, gehirnlahm, vollkommen breit. Das ist der Wahnsinn. Stell dir mal vor, wir wären bei dieser lahmen Party 20 Minuten länger geblieben. Oder 30. Andreas, wir hätten Robert die Knarre doch abgenommen, oder? Weiß nicht. Ich werde Antialkoholiker. Aber nicht heute. Von einem Bier werde ich sowas von voll sein. Vielleicht stehen ja noch ein paar Flaschen bei Robert rum. Die Wohnung ist doch versiegelt, oder? War ein Witz, Sip. Meine Mutter, diese fette Henne, kann ich auch vergessen. Sip? Die Stellenanzeigen sind hinten. Nicht beim Sportteil. Ja, Scheißleben. Was ist das für ein Staat, der für ein Bier 40 Kronen will? Die machen einen systematisch fertig. Nehmen wir doch der Frau da die Tasche weg. Liegt voll locker auf dem Kinderwagen. Och komm. Keine Mutter mit Kind. Die sind so wehrlos. Wir können ja auch einen strammen Bodyguard ausnehmen. Ich will heute ein paar Bier mit dir trinken, Sip. Wir fragen sie nach dem Weg, schnappen uns die Tasche und fertig ist die Laube? Ja. Was spaziert sie alleine am Meer rum? Macht man doch nicht, wenn man Verantwortung hat. Also Mütze auf und Haare weggesteckt. Das ist eine Giraffenfrau, Andreas. Hände wie Krallen um den Lenker. Auch Riesenweiber schützen nur ihre Brut. Los. Manchmal erzählte ich den Kolleginnen im Laden, dass mein Sohn bei mir war. Kaffee trinken und reden. Sie fragten nicht weiter, denn was interessierte die schon mein Sohn Innemach? Ein Abkömmling von Irma Fünder hat mich trotzdem erleichtert. Mit den Nachbarn nur das Nötigste. In meinem Haus ist alles sauber. Einen Spritzer Chlorin in jeden Abfluss. Es ist mir wichtig zu betonen, dass ich immer ordentlich und sauber war und nie jemandem etwas zuleide getan habe. Alle Rechnungen sind bezahlt. Ich lese Zeitung und träume selten. Jeden Abend, wenn ich zu Bett gehe, ist es ein Tag weniger. Morgens staune ich, dass ich noch immer hier bin. Ich bin nicht unglücklich. Es ging mir ganz gut, so allein. Bis das mit Andreas passiert ist. Verdammt, verdammt! Das Kind, das hat geschrien wie am Spieß, so kacke! Reg dich ab, Sepp, ist doch nichts passiert! Aber das hätte ertrinken können! Ist es aber nicht! Aber es ist aus dem Wagen geflogen! Hast du es nicht schreien gehört? Wäre schlimmer gewesen, es hätte nicht geschrien! Oh, kipp die bescheuerte Karre einfach um! Was ist denn das für eine Konstruktionsscheiße? Warum lässt sie auch den Wagen los? Sowas macht doch keine Mutter! Heilige Scheiße! Heute Abend stehen die Bullen auf der Matte. Stehen sie nicht! Die Frau denkt nämlich nur an ihr Kind und dankt Gott dafür, dass nur das Geld weg ist. Und jetzt halt die Fresse und mach die Tasche auf. Nuggelflasche mit warmer Milch. Schnuller. Brieftasche. Gina. Was? Sie heißt Gina. Na und, Kohle? Nicht mal 400. Und dabei war ich so gut, Sepp. Kampfmodell Nexus 6. An Schnelligkeit und Kraft bin ich unübertroffen. Lass uns ein Bier nehmen und dann Video gucken. Du tickst nicht mehr richtig. Jetzt Video. Gerade jetzt. Blade Runner. Oh nee, nicht schon wieder. Blade Runner haben wir schon 100 Mal gesehen. Ich weiß immer schon vorher, was passiert. Heute nicht. Da passiert was anderes. Dieser Film frisst sich von immer anderen Stellen in dein Gehirn. Manchmal redest du mit mir wie mit einem kleinen Kacker. Weißt du das, Andreas? Weil du nicht mitbekommst, wie die Zeit vergeht. Hey, im Jahr 2018, da sind wir beide bald 40. 40! Tiere ausgerottet, Luft tödlich verpestet und unter uns leben die ersten künstlichen Menschen. Du aber lebst immer noch bei deiner Mutter, wirst fett wie eine Bratwurst und kriegst nichts mit. Rennst den Gänsen hinterher, zeugst vielleicht irgendein Bastard und das war's. Und du stehst immer noch in deinem Eisenwarenladen und glotzt immer noch Blade Runner. Was machst du mich also an, hä? Schon gut, Sip. Kotzt mich manchmal nur so an. Diese Armseligkeit, die öde Arbeit, die ausgestopften Hühner, die dich geil machen. Modell stehen einmal die Woche für ein paar Kronen. Nie wirkliche Kohle. Nie. Ich kann mich an alles erinnern. Mein Kopf funktioniert. Ich bin nicht verrückt. Vor das Kellerfenster habe ich einen Kartoffelsack gehängt. Die nackte Glühbirne brennt und über seinen Körper habe ich eine Plastikplane gelegt. Wegschaffen kann ich ihn ja nicht. Soll er so gefunden werden oder auch nicht? Er ist nicht mehr schön. Schönheit ist nur eine flüchtige Gabe. Ich hatte sie nicht mal für einen Hauch. Ich sehe die stumpfen Augen der Leute, wenn sie durch mich durchsehen. Nicht in das Pferdegesicht von Irma Fünder sehen. Ich habe auch die Gesundheit eines Pferdes, sagte mein Arzt, bis er sich irrte. Ich hätte Knochen wie ein Pferd, sagte meine Mutter. Pferd, ein grässliches Tier für mich. Es war gegen Mitternacht, am 1. September, als ich durch die dunklen Straßen klapperte. Theaterabonnement. Schrecklich. Vertane Zeit. Die Gerüche der Menschen, das Gehabe. Teurer Sekt in der Pause, der mir durch die Därme gluckerte. Und dann diese Schuhe. Klack, klack, klack. Ein altes Pferd trottet nach Hause. Setz dich, Robert. Ich bin Hauptkommissar Konrad Zeher. Willst du rauchen? Dass ich Anita umgebracht habe, das ist wie ein Vorschlaghammer in meinem Schädel. Immer wieder und immer wieder. Ich krieg den nie mehr los. Danke. Ja, ich will nur noch rauchen. Sag Bescheid, wenn du irgendetwas brauchst. Warum sind ihr alle so nett zu mir? Ich bin ein Mörder. Ein hundsgemeiner, fieser, feiger Mörder. Sollen wir einen Psychologen dazu holen? Geht schon. Was dieses erste Gespräch angeht, Robert, versuch dich bitte nicht darauf rauszureden, dass du an dem Abend ziemlich blau warst. Um die Trunkenheit wird sich die Verteidigung kümmern. Hast du das verstanden? Ja, Häftling hat verstanden. Beschreib den Tag, an dem alles passiert ist, von morgens an bis zu dem Moment, wo Anita tot am Boden lag. Lass dir Zeit. Mein Vermieter war verreist und es war Freitag. Wir hatten das ganze Haus. Ich wollte eine Riesenparty machen, nur für Anita. Und es sollten alle kommen. Mir ging's gut, besser als sonst. Warum ging's dir besser? Na, wegen Anita. Sie war so toll. Ich konnte mir nichts Besseres vorstellen als sie. Und zugleich hatte ich den Verdacht, dass das nicht für immer war. Ich war saustolz und gleichzeitig irgendwie immer traurig. Irgendwann würde sie sich einen anderen nehmen. Einen besseren als mich. Woher wolltest du das wissen? Sowas weiß man. Hier, im Herzen. Manche haben die Wahl und andere werden gewählt. Sie hatte mich gewählt. Aus Laune, aus kurzer Verlegenheit. Ich weiß nicht warum. Aber trotzdem, mir war es ernst. Mann, mein Freund, hast du mir da aber eine super feine Latte gefaltet. Wunderleichtes Gras. Was machen wir eigentlich auf dem scheiß Friedhof in dieser Nacht? Grabsteine streicheln und Engel anschauen, betende Jungfrauen. Wie du das hinkriegst, dich von so einer Künstlerin nackt malen zu lassen. Stehst du dann auch da wie so ein Engel? Ich mach das nur für uns, Sip. Damit wir ein bisschen Spaß haben. Und wenn sie berühmt wird? Dann hängst du eingerahmt in der Bank oder Gott weiß wo Und alle erkennen dich. Niemand wird mich erkennen. Also ist das so eine Picasso-Kiste mit beiden Ohren an einer Seite? Das Bild wird gut. Und habt ihr danach Sex? Haben wir. Endlich gestehst du mal was. Wie alt ist die Tante eigentlich? Alt genug, um mehr Künste zu kennen als die Schulmädchen, mit denen du dich vergnügst. Und liegst du auf dem Eisbärenfell? Oder mit Lorbeer im Haar? Oder hast du einen Apfel in der Hand? Ich bepiss mich gleich vor Lachen. Bepiss du dich mal. Aber einem Mann mit bloßen Daumen die Augäpfel in den Kopf zu pressen wie Roy Betty? Würdest du das schaffen, Sip? Ich will mit dir über die Kunstkacke sprechen und du fängst schon wieder mit Blade Runner an. Manchmal denke ich, du bist auch so ein künstlicher Mensch mit implantiertem Gefühlsreaktor, der nur durch einen wie mich belebt wird. Und mit avanciertem Design von der Tyrell Corporation. Kampfmodell Nexus 6. Bald falle ich den rückführenden Zellen zum Opfer. Oh Gott, ja, Sip. Ich muss mich an dir beleben. Sei ganz still, Sip. Spür mich, ja? Spür mich, bitte. Was soll das? Hey, was machst du? Hör auf, Scheiße! Bist du wahnsinnig? Bist du schwul? Ich denke, du stehst auf Frauen mit Krampfadern. Verpiss dich! Fass mich nicht an! So war es nicht gemeint. Halt die Fresse! Halt die Fresse, du Arsch, du Scheiß-Homo! Mein einziger Freund! Brüll hier nicht rum, ja? So ist es nun mal. Und so war es schon immer. Risse im Enddarm, Vaseline, Scheiße unterm Fingernagel, Igitt! Sowas fällt mir da ein! Was weißt du denn? Und die Frau, die ist nur ein Vorwand? Tarnung. Ich bin nicht schwul. Niemals! Es ist doch normal, dass sich da bei dir was geregt hat. Bei mir hat sich was geregt? Oh Gott. Es ist egal, das führt doch alles ein Eigenleben. Du gehst mir nie wieder mit deiner Dreckshand zwischen die Beine oder ich bring dich um, Andreas. Nie wieder. Ich wollte das nicht bei dir, Sip. Es ist diese komische Nacht. Der Joint, der durchgeknallte Robert. Der Mist mit dem Kinderwagen. Ich könnte diese ganze verdammte Drecksstadt platt machen. Wir sind seit 11 Jahren befreundet. Was weiß ich denn von dir? Sitzen alle in ihren warmen Löchern, sehen sich amerikanische Soaps an und machen alles runter, was unter 20 ist. Ich habe mich nicht getraut, so ist das. Und ich brauche jetzt einen Schluck. Aber was für ein Mann, oh Mann. Ich habe einen Schock. Und wo willst du um Mitternacht neue Knete auftreiben, hä? Der Teufel wird uns eine einsame Oma schicken. Hinter dem Marktplatz, da wo die stillen Gassen anfangen, hörte ich ihre Schritte. Zwei junge Männer, die mich nicht überholten. Ich kam mir vor wie ein gejagtes Tier. All die Albträume, alles, was man so las und hörte, hämmerte in meinem Hals. So uninteressant ich sonst für jedermann war, nicht in dieser Nacht mit diesen lauten Schuhen. Ich habe keine Angst vor dem Tod, ich betete nicht. Mir konnte nur Schlimmeres widerfahren als der Tod. Vor dem Schaufenster blieb ich kurz stehen, drehte mich um. In der Tasche hatte ich nicht viel Geld, ich bin doch nicht verrückt. Da war es nur noch ein Mann. Aber auch der überholte mich nicht mit seinen jungen Beinen. Dann endlich mein Haus. Mein geliebtes weißes Haus mit den grünen Fensterläden. Ich knallte das Hoftor zu, als würde in dem leeren Haus nun jemand aus dem Sessel springen und mir entgegenkommen. Ich hatte nur noch den Wunsch, die verschwitzten Sachen gegen meinen weißen Bademantel zu tauschen und ein großes Glas Portwein zu trinken. Sie ist jetzt da drin. Sie hat sich beruhigt, als du weg warst. War gut, Sip, dass wir uns kurz getrennt haben. Und wenn sie einen scheiß Köter hat? Oder einen Mann mit Schrotflinte? Hat sie nicht. Ist totenstill in der Hütte. Ich gehe jetzt da rein. Und wenn sie abgeschlossen hat? Ich komme rein, wo ich rein will. Ich bin zwar schwul, aber ich bin keine Pfeife. Wir nehmen einfach nur einer Oma ein bisschen Geld weg, mehr nicht. Und das Messer und das Tuch, willst du sie abmurksen? Sip, du kennst mich wirklich nicht. Ich bring noch niemanden um. Jetzt ist nur noch in einem Raum Licht. Also bis gleich. Andreas, warte. Warum warst du immer nur mit mir zusammen? Das kriege ich nicht in die Birne. Weil du mein einziger bester Freund bist. Und so soll es auch bleiben. Ja. Du erzählst nichts rum? Nein. Das ist ein dirty business. I am the business. Und das Kind? Was meinst du, wie es dem Kind geht? Mann, Sip, wenn du mich hier noch länger festhältst mit deiner Aufregung, dann kriegen wir heute gar keinen Tropfen mehr. Welches Kind denn? Na, das Baby. Vorhin an den Klippen. Die sind weich wie Gummi. Der Kopf, der besteht aus, weiß nicht, irgendwie elastischen Platten so. Die sind noch nicht so richtig zusammengewachsen. Ja, das ist raffiniert von der Natur. Wir sind doch alle irgendwann mal aus dem Wagen gekippt und leben immer noch. Also, wake up. It's time to die. Ich hatte den gestreiften Läufer beiseite geschoben und die Kellerluke geöffnet. Wein gehört in den Keller. Da stand er plötzlich vor mir. Mit einem Tuch vor dem Gesicht und einem Messer in der Hand. Ich hatte die Türkette vergessen. Das Messer zitterte. Und er hielt es mir fuchtelnd unters Kinn. Dein Bargeld. Und zwar sofort. Ich klammerte mich am Küchentisch fest. Unfähig, mich zu bewegen. Ich wollte auf meine Tasche weisen. Aber ich konnte die Hände nicht lösen. Jetzt mach schon, du alte Kuh. Mach schon. Ich war nur eine alte Kuh. Und er war ein Rotzbengel. Ich hätte ihm alles gegeben, was ich hatte. Aber da tat er das Ungeheuerliche. Das, was er nie hätte tun dürfen. Er packte mich am Gürtel meines Bademantels und schnitt den Gürtel durch. Der schwere Frottistoff glitt zur Seite. Und während er auf meinen Bauch starrte, drehten wir uns umeinander. Ich versuchte, den Stoff zusammenzuhalten, aber er hatte gesehen, was niemand auf der Welt sehen durfte. Die blaurote Operationsnarbe, die sich quer über meinen schlaffen, gelblichen Bauch zieht, wie ein Mal zusätzlicher Abscheulichkeit. Ich dachte, gleich wird er mich erstechen. Hinter ihm war jetzt die Kellerluke. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm, aber ich versetzte ihm einen Stoß. Es knallte und dröhnte auf den steilen Stufen. Ich hörte ein widerliches Geräusch, als er rückwärts auf den Zement aufschlug. Ein schwaches Röcheln. Und dann war alles still. Es ist ein irres Gefühl, wenn die Leute auf der Straße dein Mädchen hinterher gucken und dann sehen sie sich den Typen an, der so eine Frau aufgerissen hat. Das kann ich gut verstehen. Für den Abend dann hast du die Party organisiert. Wegen Anita. Ja. Sollten alle sehen, dass sie jetzt zu mir gehört. Deshalb habe ich auch Tim eingeladen und Roger und Sip. Alle die, die scharf auf Anita waren. Chips gekauft, paar Kästen Bier, das ganze Geld für eine Woche. Und das hat dich wütend gemacht? Nein, es war mir egal. Erzähl einfach, wie der Abend ablief. Wie du dich gefühlt hast. Alles, was dir einfällt. Wir haben Bier getrunken, geredet, Musik gehört. Worüber geredet? Fußball, Politik, ein Konzert. Roger und Greta fingen an zu tanzen. Und Anita saß neben mir auf der Couch. Es war so schön. In dem Moment hatte ich alles. Zimmer, Job, Freundin, Bekannte. Und da habe ich mir eingebildet, dass es vielleicht doch so bleiben würde. Ich wollte einfach nur so da sitzen. Mein Leben lang so sitzen bleiben. Aber irgendwann ist Anita aufgestanden. Ja. Ist durchs Zimmer gegangen, ohne sich umzudrehen. Tim war der Schlimmste. Ich hätte damit rechnen müssen. Er fing an, mit Anita zu tanzen. Ja, ganz langsam. Und dabei hat er immer zu mir gesehen und gelächelt. Ich blieb sitzen. Sollte sie doch ruhig mit dem tanzen. Er war ja nur neidisch. Aber ich hatte ein schlimmes Gefühl. Beschreib es. Ich konnte die Musik nicht mehr hören. Alles verschwand. Nur Anita und Tim waren ganz deutlich. Sie hatte mich vergessen. Wir waren zwar alle schon etwas breit. Ich meine, wir wollten das zwar nicht erwähnen mit dem Alkohol, aber sie hatte mich einfach vergessen. Dann schob Tim Anita plötzlich von sich, guckte mich an und fasste ihr an die Brust. Und Anita? Lachte. Sie lachte einfach. Ich hatte sie schon verloren. Ich musste von vorne anfangen, da konnte ich auch gleich sterben. Der Aufprall ging mir wie ein dünner Schmerz durch den Körper. Jetzt hat er sich das Genick gebrochen, dachte ich. Jetzt ist er tot. Ich schloss die Luke. Ich wollte jemanden anrufen, aber wen? Meinen Sohn, um Gottes Willen. Hatte Jahre nichts von ihm gehört. Ohne Gedanken, ohne Verzweiflung saß ich am Küchentisch. Eine wilde Sekunde lang glaubte ich, hinter dem Fenster ein Gesicht zu erkennen. Vielleicht kann das niemand verstehen, aber ich saß eine ganze Nacht lang am Küchentisch und lauschte in die Stille aus dem Keller. Ich hatte immer geahnt, dass in meinem Leben noch etwas Entsetzliches passieren würde. Jetzt war es soweit. Ein toter Mann in meinem Keller. Es war geschehen. Langsam zog ich den Läufer über die Luke und legte mich am Morgen ins Bett. Sagen Sie mir bitte nicht, dass es normal ist, wenn ein Junge von 18 Jahren 2 Tage nicht nach Hause kommt. Sagen Sie das nicht, Hauptkommissar Sayer. Sie können mich für hysterisch halten, aber ich habe panische Angst. Verstehen Sie, Andreas war noch nie weg. Er hätte angerufen, wenn er auf irgendeine Idee gekommen wäre. In seinem Zimmer fehlt nichts. Er war nicht auf der Arbeit. Sein Freund weiß nichts. Er ist einfach verschwunden. Sie müssen das ernst nehmen. Mein Gott, hören Sie mir überhaupt zu? Natürlich höre ich Ihnen zu, Frau Winter. Und ich würde Sie wirklich gern beruhigen. Im Leben eines 18-Jährigen passieren Dinge, die eine Mutter einfach nicht weiß, vielleicht nicht wissen soll. Andreas und ich, wir wohnen seit Jahren allein. Er weiß um meine Angst. Weiß sein Vater Bescheid? Wir reden nicht miteinander. Aber wenn es um Andreas geht? Wir reden nicht miteinander, wenn es um Andreas geht. Können Sie das genauer erklären? Nein. Frau Winter, Wenn wir ihnen helfen sollen, müssen sie uns auch helfen. Warum gibt es Ärger? Sein Vater glaubt, dass Andreas jederzeit auf die schiefe Bahn kommen kann oder so. Ich hätte keine Ahnung, was da abläuft, dass er in zweifelhafte Dinge verwickelt würde. Dabei lebe ich mit meinem Sohn zusammen, nicht er. Kann er bei ihm sein? Dann hätte mich sein Vater angerufen. Er ist korrekt, bis in die Bügelfalten. Außerdem sehen sich die beiden kaum. Andreas kotzen seine Maßregeln an. Und dabei ist ein feiner Junge. Hier, das Bild. Sehen Sie? Ein außergewöhnlich schöner Junge. Ja. Auffallend schön. 1,85, schlank, blaue Augen. Seine Haare haben einen rotbraunen Ton, sind lockig. Wenn ihm was passiert ist, ich weiß nicht, wie ich weiterleben könnte. Ich werde versuchen, das Bild in der Presse unterzubringen. Versuchen? Vermisstenmeldungen gehen bei Erwachsenen erst nach Tagen raus. Aber wenn einer wie dieser arme Robert sein Mädchen erschießt, dann steht das sofort in der Presse. Das ist doch krank. Sie müssen mit Sip reden. Er heißt eigentlich Sivert Skorpe. Andreas und Sip sind immer zusammen, seit der ersten Klasse. Ich weiß nicht, was er an ihm findet. Andreas ist ihm so überlegen, aber sie sind einfach unzertrennlich. Er hat ihn auch als Letzten gesehen. Wo haben sich die beiden getrennt? Das können Sie ihn doch selber fragen. Ja, das werde ich auch tun, aber ich will jetzt wissen, was er Ihnen gesagt hat. Dass sie in der Stadt waren, rumgetrödelt, Bier trinken, Video sehen bei Sip und dann sind sie nochmal los und haben sich irgendwo oben am Friedhof getrennt. Das verstehe ich nicht, weil wir ganz woanders wohnen. Vielleicht haben sie da doch was angestellt. Ein Fest vielleicht oder Äpfel klauen. Aber mehr macht Andreas nicht. Nur was alle eben so anstellen. Er muss doch jeden Morgen in seinen Laden. Und da kam er noch nie zu spät. Beschatten können Sie Ihren Sohn nicht mehr. Vielleicht müssen Sie sich daran gewöhnen, Frau Winter. Rufen Sie uns sofort an, wenn er wieder auftaucht. Ein dumpfes Jaulen jagte mich hoch. So schrecklich konnte die Welt nicht sein. Es war doch schon schlimm genug. Aber ein Jammern wie das eines verletzten Tieres kam aus meinem Keller. Er rief mich. Vor Aufregung biss ich in meinen Bettzipfel. Ein Junge ganz allein da unten auf dem kalten Boden in der Dunkelheit. Ich drehte das Radio laut auf. Rollte den Läufer beiseite und öffnete die Luke, einen Spalt. Er lag da, in einer unmöglichen, verkrümmten Haltung und starrte mich an. Graues Licht strömte wie schmutziges Wasser durch das Fenster. Warum holte ich keinen Krankenwagen? Ich starrte meine selbstgestickte Blümchentischdecke an. Der Raum in meinem Gehirn war ganz klar. Der da unten, dieser Täter, gehörte jetzt mir. Fernseher, Videogerät, Plakate. In deinem Zimmer sieht es fast genauso aus wie in dem von Robert. Kennst du Robert? Der Anita abgeknallt hat. Flüchtig. Warum? Sieht es bei Andreas auch so aus? Waren Sie noch nicht da? Nein. Ich denke ja noch, er kommt jeden Moment wieder. Ja, das denke ich auch. Ihr wart jeden Tag zusammen? Fast jeden, ja. Das ist selten. Wir sind in Kneipen gegangen. Und wenn ich mal mit einem Mädchen abgezogen bin, dann war er natürlich nicht dabei. Und am Freitag war der bei der Party von Robert. Kurz vorbeigeschaut. Hätten wir gewusst, was passiert, wären wir sicher geblieben. Bleiben wir erstmal bei dir und Andreas und fangen einfach mit den konkreten Punkten an. Wann ihr euch getroffen habt, wann ihr wohin seid, wann getrennt, okay? Also, so genau kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Die Tage sind ja alle so gleich. Er kam um 7:30 zu mir. Dann waren wir im Headline, Bier trinken. 2 oder 4, weiß nicht mehr genau. Und dann Blade Runner. Das ist so eine Art Pflichtvideo für Andreas. Mit Harrison Ford als Jäger der künstlichen Menschen, ja. Genau. Ja, und dann sind wir rumgezockelt. Nichts Konkretes. Auf dem Marktplatz haben wir uns getrennt. Wart ihr noch woanders beim Rumzockeln? Oben bei der Kirche. Warum das? Andreas läuft vorne weg und ich latsche hinterher. Weiß ich. Und er steht auf steinerne Engel. Du bist arbeitslos. Keine Lehrstelle? Ja, verdammte Scheiße. Ist doch immer das Gleiche auf dem Arbeitsamt. Hab mich schon 1000 Mal beworben. Mich braucht keiner. Andreas scheint dich zu brauchen. Gewohnheit. Was weiß ich. Er bezahlt alles? Von dem bisschen Gehalt aus dem Eisenbahnladen? Er will es so. Alleine macht ihm Biertrinken keinen Spaß. Außerdem steht der Modell bei einer Künstlerin. Und die gibt ihm was dafür. Modell? Es sieht ja auch gut aus. Was machst du den ganzen Tag, wenn du auf ihn wartest? Oh Mann, ey, ich würde lieber was tun als rumhängen. Ist das jetzt ein Verhör oder was? Andreas' Mutter hast du was anderes erzählt. Ihr habt euch wie immer um 5:30 getroffen, nicht um 7:30. Und ihr habt euch auch nicht auf dem Marktplatz, sondern in der Tornegarte am Friedhof getrennt. Ja, für mich spielt Zeit keine Rolle. Aber die Tornegarte ist eine gottverlassene Gegend. Das ist was ganz anderes, Sipp. Du meldest dich morgen bei mir im Revier und dann überleg dir genau, was du sagst. Bete darum, dass Andreas noch lebt. Ich habe eine Nuckelflasche gekauft und Desinfektionsmittel für deine Wunde. Und trink, trink, sonst verdurstest du. Gut, was? Nachher mache ich dir Milch warm mit Traubenzucker. Danke. Du liegst so unbequem. Ich leg dich anders hin. Nicht anfassen. Nein, nicht. Tut dir was weh? Frierst du? Ich fühle gar nichts. Ich kann nichts bewegen. Tja, das ist eine böse Sache. Du hast dir sicher das Genick gebrochen, Junge. Zack, ganz oben. Die Nerven sind abgeschnitten. Kannst du mir nicht einfach totschlagen? Du bist doch mit einem Hammer hier runtergekommen. Ja, der Hammer. Los, schlag zu. Ich hatte Angst, dass du mich anfallen könntest. Wie lange liege ich denn hier schon? Ich stinke. Warum hast du nicht gleich die Polizei gerufen? Du wirst noch viel schlimmer stinken. Und ich dachte, du wärst tot. Dann hol jetzt Hilfe. Bitte. Gleich, gleich. Erstmal decke ich dich zu und stelle eine Heizsonne auf. Die Glühbirne lasse ich brennen, ja? Es gibt ein paar Mäuse hier im Keller, ein bisschen Ungeziefer. Aber die tun dir nichts. Ich will keine scheiß Heizsonne. Ich will Hilfe, verdammt. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Ich werde dir 2 Valium zerkleinern, dass du schlafen kannst. Man kann nämlich sehr viel Gutes tun, weißt du? Wie geht es dir, Robert? Weiß nicht. Bin gerade ganz leer. Lass uns weitermachen. Als Tim so frech Anita anfasste, wolltest du am liebsten gleich sterben? Und dann ist dir das Schrotgewehr deines Vermieters eingefallen? Ja. Wieso hast du an das Schrotgewehr gedacht? Sterben geht schnell. Es dauert nur Sekunden. Ich bin in den Flur gegangen. Da stand es, sauber und blank. Von drinnen kam nur noch ein seltsames Licht. Bläulich, wie manchmal in Diskotheken. War das Gewehr geladen? Die Munition lag im Regal. Mehrere Schachteln. Also, du hast es laden müssen. Weißt du noch, was du in diesem Moment gedacht hast? Ein Kribbeln. Wie Ameisen im Ohr. Ich habe Tim was zugerufen, aber ich weiß nicht mehr was. Ich habe nichts gehört. Ich war tot. Wie meinst du das? Mein Gesicht wurde immer kleiner. Die Haut um meinen Mund spannte. Ich wollte die Zeit anhalten. Für einen neuen Anfang. Wie wolltest du die Zeit anhalten? Mit einem lauten Krach. Beim Schießen würde es einen lauten Knall geben und alle würden erwachen. Haben die anderen geschlafen? Alle waren so langsam, entfernten sich. Du bist mit dem Gewehr ins Zimmer gegangen. Hast du etwas gehört? Irgendwer rief meinen Namen. Und ich freute mich, dass sie mir zuhören mussten. Warum hast du das Gewehr gehoben und gezielt? Weiß nicht. Ich brauchte den Knall. Ja, aber du hast gezielt. Du hättest an die Decke schießen können. Aber du hast auf Tim gezielt. Ja. Ich kann's nicht sagen. Ich trau mich nicht. Robert, wir wollen doch nur versuchen, das zu verstehen. Es hätte feige ausgesehen, wenn ich nur an die Decke geschossen hätte. Hast du nicht gesehen, dass ich Tim hinter Anita versteckte? Doch. Ja, aber war dir nicht klar, dass du sie treffen würdest? Sie, die du geliebt hast? Ich konnte sie doch nicht auffordern, beiseite zu treten. Geh da mal weg, Anita. Ich will Tim jetzt erschießen. Das ging doch nicht. Das ging nicht mehr. Und dann hat es geknallt. Was war das für ein Gefühl? Gut. Es war ein gutes Gefühl. Mir wurde warm. Und dann fiel ich um. Und dann? Wann kamen die Geräusche wieder? Sie schrien. Jemand warf Gläser auf den Boden. Sie beugten sich über mich. Ich wusste, dass ein schreckliches Unglück geschehen war. Die Geräusche waren so laut. Ich wollte, dass jemand kommt und mich wegträgt. Das fand ich schön. Bin ich verrückt? Nein, Robert, ich halte dich nicht für verrückt. Aber kann man das jemals verstehen? Manchmal geschehen zu viele Dinge gleichzeitig. Die werfen uns um. Aber du kannst dich wieder aufrappeln. Das tue ich nicht. Nicht hier drin. Doch. Du bestimmst fast alles. Was du sagen willst. Was du denken willst. Ich wünschte, du würdest wieder was essen. Sie werden dafür bezahlt, sich mit Leuten wie mir abzugeben. Ich gebe mich gern mit Leuten wie dir ab. Wir reden weiter, Robert. Du schaffst das. Ja, sicher. Kennst du eigentlich Andreas Winter? Kaum. Er hat mich nie interessiert. Er hat was Schwules in seiner Eleganz und sein Freund ist ein dummes Masthähnchen. Warum fragen Sie? Wer hat Andreas gesehen? Andreas heißt du also? Ich heiße Irma, Irma Fünder. Schau mal, dein Foto, Titelbild. Wer kannte dich denn, Andreas? Wer hat dich zuletzt gesehen? Du bist mit deinem schönen Gesicht so selbstverständlich durch die Welt marschiert, achtlos, respektlos. Na, mal sehen, wer sich meldet. Vielleicht der, mit dem du zunächst hinter mir her warst, ha? Was starrst du mich an? Weil der noch nicht die Wahrheit gesagt hat? Weil der feige ist? Weil der dich verraten hat? Weil der seine schäbige Haut retten will vor einer kleinen Strafe? Halt deine blöde Klappe. Sag das nicht noch einmal. Ich bestimme hier, wann du was zu trinken bekommst. Ist das klar? Warum gehst du nicht zur Polizei? Ich gehe, ich verspreche es dir. Aber ich brauche dafür auch Zeit. Aber ich habe keine mehr. Du wirst dein Leben in einem Rollstuhl hängen, gewindelt, gefüttert. Auf die Pflege von desinteressiertem Hilfspersonal angewiesen, die dich einmal am Tag ans offene Fenster rollen, damit du in den Himmel starren kannst. Du willst sie doch nur rächen für dein verfuschtes Leben. Rächen? Nein, ich helfe dir doch. Ich würde dich vielleicht sogar in mein Bett tragen, wenn ich das schaffen könnte. Ich finde den Keller auch nicht schön, bin nie gern hier runtergegangen. Das ist nur so eine alte Gewohnheit von früher, als mein Mann noch da war. Und wir noch keinen Kühlschrank hatten. Mein Bett ist sauber. Alles bei mir ist sauber. Das mit deinem Bauch, das ist ja nicht so schlimm. Hätte ich das gewusst... Was dann? Dann hättest du gesagt, der alten Irma hat der Krebs den Bauch zerfressen, überfalle ich eine andere Oma. Oder eine junge Frau, die sich nicht wehren kann. Hättest du. Ich verfaule. Du verfaulst noch lange nicht. Hier in der Zeitung, da steht noch was. Am 1. September haben zwei junge Männer einer Mutter die Tasche entrissen. Ihr Säugling ist dabei aus dem Wagen gefallen. Der Arzt konnte zunächst nichts feststellen, aber in der Nacht ist das Kind gestorben. Gib mir eine Überdosis. Mach die Augen auf, du Drecksack. Sieh mich an. Was schnaufst du? Geht dir der Tod eines 4 Monate alten Babys an die Nieren? Wir wollten doch nur ein bisschen Geld. Wer wir? Sip und ich. Möchtest du Wasser? Ich möchte einen Hammer auf den Kopf. Trinkst du Kaffee, Sip? Ja, bitte. Du hast dich also geirrt mit der Tornegarte. Mhm. Fehlkupplung. Ist mir nur so rausgerutscht. Und am Marktplatz standen also junge Männer, mit denen Andreas verschwunden ist. Ich kannte sie nicht. Ich habe sie nur von Weitem gesehen. Wie viele Männer? 2 oder 3. Älter oder jünger? So 30. Und das konntest du von Weitem erkennen? Weißt aber nicht, ob es 2 oder 3 waren. Warum lügst du, Sip? Ich habe keine Ahnung. Aber du musst dir doch Gedanken gemacht haben. Wie sehen die aus? Dass er sich aufgehängt hat. Oder sowas. Hat er Schwierigkeiten? Hat keiner erwähnt. Aber er meinte manchmal, er fällt bei den rückführenden Zellen zum Opfer. Vielleicht hat er Blade Runner zu oft gesehen? Sag ich doch. Hat Andreas über sich gesprochen? Nie. Aber ihr wart 11 Jahre fast täglich zusammen. Ja, manche Leute leben 50 Jahre zusammen und kennen sich nicht. Ja, ja, da ist was dran, ja. Was meinst du, Sip? Lebt er noch? Glauben Sie, dass er tot ist? Machst du dir Sorgen um deinen einzigen Freund? Natürlich. Und warum hilfst du mir da nicht? Na, weil ich nichts mehr weiß. Ich will jetzt gehen. Du bleibst. Wir sind noch nicht fertig. Hast du die Zeitung gelesen? Das Bild von Andreas? Eine schon kleinere Meldung zum weiteren Lauf der Dinge im Fall des sogenannten Partykillers Robert und eine kleine Meldung darunter von einem toten Baby? Es ist gestorben an den Folgen eines Sturzes. In der Nacht zum 2. September. Was habe ich damit zu tun? Es ist die Nacht, in der Andreas verschwand. Geh jetzt. Leg dich in ein warmes Bett. Und widme deinem Freund ein paar gute Gedanken. Mach auf. Mach schon auf. Ich hör doch, dass du da bist. Hier ist Sip. Was willst du? Ich will Andreas sprechen. Andreas ist nicht zu sprechen. Er ist hier. Er ist hier irgendwo. Verschwinde, geh nach Hause! Ich habe gedacht, vielleicht hat er hier so viel Kohle abgesahnt, dass er damit abgehauen ist. Aber er ist ja nie aus dem Haus rausgekommen. Was meinst du denn, wie viel Kohle ich habe? Einen Safe mit Millionen Silberlöffel Schmuck, was? Du dummer Junge. Ich habe seine Mütze durchs Fenster gesehen. Sie liegt auf dem Tisch. Sie sollten besser aufräumen. Geh doch zur Polizei, die suchen schon nach euch. Außerdem räume ich auf. Und wie? Lassen Sie mich rein! Machen Sie die verdammte Kette weg! Psst! Andreas weint. Er weint um das tote Baby. Sie sind ja wahnsinnig. Kopfverletzungen. Sie sind so empfindlich. Alle sind so empfindlich. Die Kleinen, die Großen und die Alten. So empfindlich. Geben Sie mir Andreas zurück. Bitte. Es geht nicht, Sip. Während ich hier so rumräume, Andreas versorge und haufenweise Zeugs in Müllsäcke stopfe, geht mir eine Kindheitserinnerung nicht aus dem Kopf. Ich bin 6 Jahre alt, die Jüngste. Ein Unfall. Die Schwestern sind 8 und 9 Jahre älter. Was also wollen sie noch mit mir? Ich komme vom Spielen am Hafen. Ich stehe in der Küche. Vater schmiert weißen Kitt in die Fenster. Mutter schuppt Fische. Die Schwestern sitzen am Tisch in irgendwelche Arbeiten vertieft. Keiner blickt auf. Es ist nur Irma, die da gekommen ist. Unnütz. Überflüssig. Seitdem habe ich einen eisernen Kiefer. Ja. Ich glaube, mit 6 Jahren, dort in der Küche, im grünlichen Licht, dort verlor ich meine Freiheit. Noch einmal, Sip. Ich glaub dir kein Wort. Was verschweigst du? Wovor hast du solche Angst? Hattet ihr Streit? Nein. Ein bisschen. Worüber? Über Frauen. Ich weiß nicht mehr. Hier geht es nicht mehr um dich, Sip. Andreas hat eine Mutter, die halb tot ist vor Angst. Einen Vater. Und wenn er so endet, dass wir ihn in einem Sack nach Hause tragen müssen, wirst du dir bis an dein Lebensende Vorwürfe machen. Ich bin nicht daran schuld. An was? Hast du schon mal einen Toten gesehen? Das erste Mal ist überwältigend. Es verschlägt einem den Atem. Dass wir wirklich sterben müssen. Und wenn du ihn gekannt hast, ist es doppelt schlimm. Als wäre eine Mauer eingestürzt. Ihr habt so viel geteilt. Kommst du ohne ihn zurecht? Oder ist es dir vielleicht sogar lieb, dass er weg ist? Nein. Ist Andreas in dich verliebt? Verzeihung, da haben Sie was falsch verstanden. Ich habe mit der Malerin gesprochen. Das Bild von Andreas ist fast fertig. Sie glaubt, dass er homosexuell ist. Und wenn schon? Hat er es bei dir versucht? Konntest du die Vorstellung, dass er scharf auf dich ist, nicht aushalten? Bist du wütend geworden? Hast du ihn vielleicht geschlagen? Ein bisschen zu hart? Ist er vielleicht auf einen Stein gefallen, oben am Friedhof? Nein, ich habe ihn nicht angerührt. Aber du willst deine Haut retten und ihn opfern. Warum? Manchmal hat man keine Ahnung, was in einem anderen vor sich geht. Darüber denke ich auch nach. Robert hat sich heute Nacht in seiner Zelle erhängt. An seinem zerrissenen Hemd. Am Fenstergitter. Er konnte diesen Drachenschwanz von Schuld nicht ertragen. Prinz Oskar Skade 17. Ein weißes Haus mit grünen Fensterläden. Fahren Sie zu Irma Fünder. Vielleicht kommt bald die Polizei, vielleicht auch nicht. Du warst gar nicht da. Doch, aber schon beim Pförtner bin ich gescheitert. Sie nehmen eine wie mich nur als unwichtige Alte wahr. Wollten mir ein Taxi rufen. Haben alles aufgeschrieben. Hast du meinen Namen genannt? Meinen Namen? Ich habe dich den Vermissten genannt. Du bist jämmerlich und grausam. Das ist mein Haus. Arme Irma. Ich gehe, wann es mir passt. Armes, verwirrtes, altes Weib. Das ist meine letzte Freiheit. Die Welt war grausam zu dir. Dass du überhaupt mal einen Mann abgekriegt hast? Ja, das hat mich auch gewundert. Als er mich fragte, habe ich sofort Ja gesagt. Ich wusste, solche Chance kommt nie wieder. Was machst du überhaupt oben in deiner Küche? Du scharst rum wie eine alte Ratte. Renovierst du? Das kannst du dir sparen. Und ein Kind hatte ich auch. Ich habe es geliebt und gepflegt und Angst gehabt. Und dann ist er fort. Ohne ein Wort. So alt wie du war er. Nie wieder ein Wort. Er ist der Mann weg. Dann das Kind. Kann ja wohl jeder verstehen. Nichts verstehst du, Rotzlöffel. Ich war eine gute Mutter. Und wenn du weiter so mit mir sprichst, bekommst du keine Nuckelflasche mehr. Macht es dir Spaß, mich zu quälen, Irma? Spürst du was dabei? Irgendwo zwischen deinen Beinen? Nimm dich in Acht. Du weißt nicht, wozu ich fähig bin. Das weiß ich doch. Und es ist mir egal. Du hast Irma unterschätzt. Ich gehe jetzt weg. Ich lasse die Luke offen. Wohin willst du? Weg, du kleiner Scheißer. Irma Fünder verschwindet. Das ist doch nicht nötig. Ich nehme die Schuld auf mich. Da hast du aber was Wichtiges übersehen. Die Schuld liegt bei dir. Hast du das verstanden? Du hältst dein Wort nicht. Niemand wird kommen in dieses verfluchte Haus, wie niemals jemand zu dir gekommen ist. Du bist feige, verrückt und unberechenbar. Wie dein Freund Sipp. Er weiß, dass du hier bist, zerschmettert und gefangen und gepflegt einzig und allein von Irma. Er wird kommen. Er wird sich an dir rächen. Was faselst du? Weißt du, warum ich dich ausgesucht habe, Irma? Für diesen Überfall? Weil du so hässlich bist. Weiß ich. Niemand kann einer wie dich lieben. Damals, als Kind, als ich so dringend nach einer Aufgabe suchte, bin ich in den Wald gelaufen. Ich habe einen Stock genommen und einen Ameisenhaufen zerstört. Ich freute mich über das Chaos, das ich in dieser geordneten Gesellschaft angerichtet hatte. Es war ein süßer Druck, als flösse heißes Öl durch meinen Körper. Ich sehe mein Gesicht im Spiegel, der hässliche, böse Mensch, der wir werden, wenn der Teufel die Kerze hält. Ich hätte den Spiegel längst verhängen sollen. Aber jetzt ist das egal. Mein Körper findet langsam Ruhe. Das Haus ist aufgeräumt und ordentlich. Nur Andreas ist noch da. Ich wünschte, Sie finden ihn bald und lesen meine Zeilen. Sollte Ingemar doch noch nach Hause kommen, soll er sich hier wohlfühlen. Dunkler Schlaf. Hörspiel nach dem Roman von Karin Fossum. Hörspielbearbeitung Andrea Czesinski. Aus dem Norwegischen von Gabriele Hefs. Musik Thomas Köhner. Konrad Seher, Winfried Glatzeder. Irma, Christine Österlein. Andreas, Matthias Walter. Sipp, Oliver Urbanski. Robert, Jens Bonsack. Frau Winter, Corinna Kirchhoff. Schnitt, Barbara Zwirner. Ton, Lutz Pahl. Regieassistenz, Karina Lüttke. Regie, Götzner Lepper. Produktion, Deutschlandradio Berlin 2004.